Morning, our friends. Guten Morgen, unsere Freunde. See, I never promise things that are not true. Schau, ich verspreche nie Dinge, die nicht wahr sind. I promised you that Alini would be so perfect. Ich versprach, dass Alini so perfekt sein wird. Now, after we've done 7 devotions, you realize it was true. Nachdem wir nun 7 Andachten gemacht haben, siehst du, dass es stimmt. Listen to me. Hör zu. There is something that will always keep you in your own prison. Da gibt es etwas, was dich immer in deinem eigenen Gefängnis halten wird. And that's excuses. Und das sind Ausreden. You know, I have no tolerance for excuses. Ich habe null Toleranz für Ausreden. And I tell you why. Und ich sage dir warum. I'm talking about me and my son. Ich spreche über mich und meinen Sohn. Clayton. One of the first things I taught him when he moved into our house. Eines der ersten Dinge, die ich ihm sagte, als er in unser Haus einzog, was, son, I will show you the dad will love you unconditionally. War, Sohn, ich zeige dir, dass Papa dich bedingungslos lieben wird. I have chosen you because I love you. Mom and I, we've chosen you. Ich habe dich gewählt, weil ich dich liebe. Mama und ich haben dich gewählt. You can make any mistake in this house. You will have that freedom. In diesem Haus kannst du jeden Fehler machen. Du hast die Freiheit. Even when you sin, we will love you the same. Sogar wenn du sündigst, wir lieben dich auch so. But I will never accept excuses for your wrong behavior. Doch ich werde nie Ausreden für dein falsches Verhalten tolerieren. And I explained that to him. Und ich erklärte es ihm. Think about this. Denk darüber nach. If you excuse your sins, you actually going to hell. Wenn du deine Sünden entschuldigst, wirst du tatsächlich in die Hölle gehen. Because sins need to be forgiven. If they need to be forgiven, they need to be recognized. Denn Sünden müssen vergeben werden. Wenn sie vergeben werden müssen, müssen sie erkannt werden. So what do we do? Was tun wir? We have excuses. Wir haben Ausreden. I will never forget when God said to me decades ago. Ich werde nie vergessen, als vor Jahrzehnten Gott zu mir sagte. He said, Reinhard, you always have to make a decision. Reinhard, du musst immer eine Entscheidung treffen. Choose. Wähle. If you want to justify yourself or if you want me to justify you. Willst du dich selber rechtfertigen oder willst du, dass ich dich rechtfertige? If you justify yourself, there's nothing I can do. Wenn du dich rechtfertigst, gibt es nichts, was ich tun kann. But if you don't justify yourself, then I will justify you. Wenn du dich nicht rechtfertigst, dann werde ich dich rechtfertigen. Clayton has learned it so quickly. Clayton hat das so schnell gelernt. He will come and say, Dad, I messed up. Er kommt und sagt, Papa, ich habe es vermasselt. And then we sit, we talk, we learn, we forgive, we love. Und dann sitzen wir sprechen, lernen, vergeben und lieben. That's how you grow. So wächst du. But what happens? Was passiert? If you have excuses, wenn du Ausreden hast, you will remain in your prison, you will never change. Bleibst du in deinem Gefängnis, du änderst dich nie. You know, Clayton tried that in the beginning. Clayton hat dies anfangs versucht. And I told him exactly what he did and where he did and how he did it. Und ich sagte ihm genau, was er getan hat, wo er es getan hat und warum er es getan hat. And then he said to me, und dann sagte er zu mir, I can't lie to a prophet. Ich kann einen Propheten nicht anlügen. That was very funny. Das war sehr lustig. He really believed that I'm this prophet who knows everything. Er glaubte wirklich, dass ich dieser Prophet bin, der alles weiß. That was really funny. Wirklich lustig. But think about it. Denk darüber nach. What happens when we excuse our irritability? Was passiert, wenn wir unsere Reizbarkeit entschuldigen? We never change. Wir ändern uns nie. So understand, excuses keep you in your prison. Also verstehe, dass Ausreden dich im Gefängnis halten. You know, here are some typical excuses that people have. Hier sind einige typische Entschuldigungen, die die Leute haben. It's the fault of this other person who irritated me. Es ist die Schuld der anderen Person, die mich gereizt hat. Listen. Hör zu. The Bible says that we've died with Christ. Die Bibel sagt, dass wir mit Christus gestorben sind. Have you ever seen a dead person irritated? Hast du je eine tote Person gesehen, die gereizt ist? I don't think so. Ich denke nicht. See, you can do to a dead person whatever you want to. It's not going to be irritated. Du kannst einer toten Person antun, was immer du willst. Sie wird nicht gereizt sein. That's one of the first things Debbie and me discussed when we got married. Dies ist eine der ersten Sachen, die Debbie und ich besprachen, als wir heirateten. Ah, you make me mad. Ah, du hast mich wahnsinnig gemacht. Nobody makes you mad. Niemand macht dich wahnsinnig. That's an issue of your heart. Das ist eine Sache deines Herzens. What I did is my problem, but When you get mad, that's your problem. Was ich tat, ist mein Problem. Wenn du wütend bist, ist das dein Problem. And we quickly learn that we all have to take responsibility for our own hearts. Und wir lernen schnell, dass wir alle für unser eigenes Herz Verantwortung übernehmen müssen. One of the first things that I learned when I moved to Brazil. Eines der ersten Sachen, die ich lernte, als ich nach Brasilien zog, is something that I dislike until today. Ist etwas, das ich bis heute nicht mag. It's called Jeitinho Brasileiro. Es heißt Jeitinho Brasileiro. Do you like Jeitinho Brasileiro, Aline? Mm-hmm. Magst du Jeitinho Brasileiro, Aline? How wonderful! I think it's so awful. Ich denke, es ist so schrecklich. Let me see if I can explain this to you people who are from Europe. Lass mich sehen, ob ich das für euch Leute in Europa übersetzen kann. It's like you always find a loophole. Es ist wie, du findest immer eine Lücke, einen Ausweg. For instance. Zum Beispiel. You arrive late at the airport. Du kommst zu spät am Flughafen an. And it's too late to make a check-in and catch the plane. Zu spät, um das Check-in zu machen und das Flugzeug zu erreichen. And the person at the counter says, sorry sir, it's too late. Und die Person am Schalter sagt, es tut mir leid, Sie sind zu spät. In Europe, you missed your plane. In Europa verpasst du das Flugzeug. In Brazil, there is a way to still catch your plane. In Brasilien gibt es einen Weg, immer noch das Flugzeug zu erreichen. You cry or you shout. Du weinst, du schreist. You say, isn't there any way? Du sagst, gibt es keinen Weg? Find a way for me. Find einen Weg für mich. Get me ahead of the whole people who've been waiting here for an hour. Bringen Sie mich vor alle anderen Menschen, die schon seit einer Stunde warten. And if you miss your plane, it's the fault of the other people, not your fault. Und wenn du das Flugzeug verpasst, dann ist es der Fehler der anderen Menschen, nicht deiner. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Always take responsibility for your own actions. Übernimm immer Verantwortung für deine eigenen Handlungen. And for your own heart. Und für dein eigenes Herz. Remember this. Erinnere dich. Excuses keep you in prison. Ausreden halten dich im Gefängnis fest. Nobody makes you irritated. You have a heart problem if you're irritated. Niemand reizt dich. Du hast ein Herzproblem, wenn du gereizt bist. And the heart problem is called lack of love. Und das Herzproblem heißt Mangel an Liebe. Tomorrow we'll talk a little bit more. Morgen sprechen wir ein bisschen mehr.